heute sind wir dauernd Backstage. Im Backstage muss man immer flüstern, weil Künstler irgendwo sind. Hallo Ben und Jojo von Milliarden, grüß euch. Muss es sein. Kopfschmerz schon den ganzen Morgen wegen diesen Journalisten. Überall. Ledercoaches hier. Ey, erstmal vielen Dank, dass ihr mit uns unseren Geburtstag feiert. Dankeschön. Ja, wir sind die richtige Geburtstagsgranaten. Alles Gute. Wir kümmern uns um Catering, Getränke. Es gibt viele Dinge zu besprechen. Ich hörte etwas von einem neuen Album. Ben ist total braun. Wir müssen gleich klären, wo er war. Aber zuallererst, Jojo hat einen Brief in der Hand. Der ist dir eben übergeben worden. Ich muss gar nicht mehr flüstern hier, oder? Nein. Hallo, hey, wie geht's euch? Ey, alles Gute nochmal zum Geburtstag von uns. Wir sind sehr froh, dass Sie uns eingeladen haben. Aber viel wichtiger, wir haben gerade unseren ersten Fanbrief bekommen. Mach den auf. Ich mach ihn jetzt einfach so. Aber ist vielleicht auch privat. Mit Rückumschlag und frankiert. Okay, lieber Ben, ich habe gemerkt, dass du sehr braun geworden bist. Warst du im Urlaub ohne mich? Das finde ich komisch. Naja, also... Steht doch da gar nicht. Warum bist du nur so braun jetzt eigentlich, Ben? Ihr seid so richtig zwei Hörspieltiere, ey. Ich hatte schon richtig offene Augen. Mir ist so ein bisschen Spuck aus dem Mund gelaufen, weil ich in dieser Spannungskurve schon drin war. Ich war im Urlaub. Ich sag da jetzt nicht, wo ich hinfliege, ey. Naja, aber grob so. Wo wird man braun? Wo wird man braun um Jahreszeit? Also alles unter dem Äquator oder auf... Du warst in Australien? Ärzte ohne Grenzen, Ben. Sag's doch einfach. Das ist eine gute Sache. Ihr werdet heute Abend um 21.25 Uhr auftreten. Wisst ihr noch, wann ihr das erste Mal auf Fritz, habt ihr nicht live? Waren wir da nicht im Schwimmbad oder sowas? Wir waren im Schwimmbad tatsächlich, ja. Da haben wir gerade unsere EP, glaube ich, rausgebracht. Wann war das denn? Das muss jetzt... 2015. Das war doch sogar dieser Club, wo die ganzen geölten Baywatch-Typen um uns herum standen. Ja. Warst du mal wieder da? Nee. Also damals du? Das war schrecklich. Nee, keine Ahnung, aber ich will jetzt ja auch irgendwie keine. Aber da habt ihr zu zweit, ne? Das war doch noch zu zweit mit der Akustikgitarre da. Wisst ihr noch, welche Songs das waren? Nicht mehr. Das ist so lange her. Ich glaube, Schall und Rauch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was gestern war. Habt ihr eigentlich alles dabei bei den Deutschpoeten, wo ihr letztes Jahr aufgetreten seid? Da habt ihr, glaube ich, die Bassdrum vergessen. Das ist die große Trommel, die man braucht als Schlagzeuger. Deswegen hat uns Fritz auch lieberweise heute Schlagzeug hingestellt. Wir hatten uns das jetzt dabei, aber da stand schon eins. Und war's also gut. Win-win, Cindy muss nicht aufbauen, alles cool. Lasst uns doch, bevor wir über das neue Album reden. Was, ihr neues Album? Ja, gleich. Lasst uns doch erst einen Milliarden-Song hören. Da könnt ihr jetzt eigentlich frei sagen, welchen ihr hören wollt. So könnt ihr euch einfach, weil Geburtstag heißt ja miteinander feiern, sich was wünschen. Oh, das ist ein Feierlied. Also es kann jetzt kein trauriger Song sein. Habt ihr Kokain und Timber ist in eurer Playlist? Weil das ist ja nicht aber auf dem Album. Warte mal, ich gucke. Ja, sicherlich haben wir. Ja, das haben wir da. Okay, dann los, okay, let's go. Der geht das rein. Hallo. Gleich geht's weiter mit Jojo und Ben von Milliarden. Backstage aus der Columbia Halle. Heute Abend werden sie 21.25 auftreten und wir werden das Ganze natürlich auch live übertragen. Okay. Wie fängt der Song? Mal 1, 2, 3.